such a first philosopher of Jerusalem. Zeitlich zum gewissen Male und ein Attentat auf mich geplant und zur Ausführung gekommen ist. Wenn ich heute zu Ihnen spreche, dann geschieht das aus zwei Gründen. Erstens, damit Sie meine Stimme hören und wissen, dass ich selbst unverletzt und gesund bin. Zweitens, damit Sie aber auch das Nähere erfahren über ein Verbrechen, das in der deutschen Geschichte seinesgleichen sucht. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtsführung auszurotten. Der Kreis, der diese Usurpatoren darstellt, ist ein denkbar kleiner. Er hat mit der deutschen Wehrmacht und vor allem auch mit dem deutschen Heer gar nichts zu tun. Es ist ein ganz kleiner Klüngel verbrecherischer Elemente, die jetzt unbarmherzig ausgerottet werden. Die Bombe, die von dem Obersten Graf von Stauffenberg gelegt wurde, rasierte 2 Meter an meiner rechten Seite. Sie hat eine Reihe von mir treuen Mitarbeitern sehr schwer verletzt. Einer ist gestorben. Ich selbst bin völlig unverletzt. Nur ganz kleine Hautabschürfungen, Prellungen oder Verbrennungen. Ich fasse das als eine Bestätigung des Auftrags der Vorsehung auf, mein Lebensziel weiter zu verfolgen, so wie ich es wieder getan habe. Denn ich darf von der ganzen Nation es feierlich gestehen, dass ich, seit mir klar wurde, dass der Krieg ein unausbleiblicher war und nicht mehr aufgeschoben werden konnte, dass ich seitdem eigentlich nur der Sorge, der Arbeit und der Sorge in zahllosen, nicht nur durch Tagen, sondern durch wachten Nächten meinem Volke überlebte.